gleich 21:07 Uhr. Hallo Nachtschwärmer. Das hat gleich mit der Panne angefangen hier. Aber da habe ich irgendeine Taste falsch gedrückt. Wieder Gewinnspiele ohne Ende. Es ist soweit. Sie ist da. Genau. Die Sendung, die keiner hören will. Das schlechteste Ausfälle. Vor allem Flops. Peinlichkeit. Entschuldigung. Das Schlechteste. Die Sendung mit miesen Preisen, lausiger Musik und einem erbärmlichen Moderator. Charlie. Das Schlechteste. Echt ätzend. So, dann begrüße ich erstmal meinen Studiogast. Hallo, Al. Oh, jetzt weiß ich's. Du musst ein Verwandter meiner Frau sein. Von denen habe ich bisher noch keinen aufrecht laufen sehen. Ja, Al, das denkst du vielleicht, ja? Ja, Peggy Bundy, stell mal deinen Mann hier vor, komm. Der Mann, den kein Deodorant zähmen kann. Genau. More music and more variety. Radio Ohr, einfach nur dran. All this, all the time, Pop Power Station. Wir haben pro Stunde zwei Gewinnspiele, und zwar ein Telefongewinnspiel und ein Internetgewinnspiel. Und jetzt kommt erstmal das Internetgewinnspiel. Die heimliche Lust auf Extra. Also das ist ein Mix, da sind zwei Interpreten drin. Die möchte ich wissen. Check this out. Now this is a story all about E-Mail an studio@hitradio-ohr.de. Zu gewinnen gibt es eine Mix, eine ganz heiße Mix-CD. In West Philadelphia, born and raised on the playground, as ever spent most of my days chilling out, maxing, relaxing, all cool and all shooting some b-ball outside of the school. And a couple of guys who were up to no good started making trouble in my neighborhood. I got in one little fight and my mom got scared and said, "You're moving with your auntie and uncle in that land." The tension and it's ice in the mirror. If anything, I can say that this car was rare, but I thought, man, forget it. Go home to Bel Air. Let's take it back to Up to the house around 7 or 8, and I yelled to the cabbie, yo, home, smell you later. Looked at my kingdom, I was finally there to sit on my throne as the Prince of Bel-Air. Let's take it back to the old school. Let's take it to Union Square. Let's take it back to the LQ. Oh, can you feel that sound? Den Tisch kommt. Ihre Metzgerei Linz in der Dinglinger Hauptstraße in Lahr. Oh Mist! Hey Schatz, ist gerade äußerst ungünstig. Ja, sorry, aber ich hatte gerade ein Malheur mit deinem Auto. Mit meinem Auto? Mit meinem Auto? Okay, okay. Dann bring ihn zu meinen Jungs im B&F Lackierzentrum in Offenburg-Elgersweier. Die regeln dann alles. Also, bis später, Baby. Okay, B&F Lackierzentrum im Industriegebiet Elgersweier. Da fahre ich gleich mal hin. Liebling, mir ist so heiß. Ziehst du mich bitte aus? Schon wieder? Ja. Ach, wissen Sie, seit wir unsere Außenwände von der Fix GmbH haben dämmen lassen, geht das andauernd so. Und dabei wollte ich doch nur die Energiekosten senken. Aber informieren Sie sich doch mal selbst unter fixgmbh.de. Guten Tag, hier ist die Edda von Tante Eddas Milchstübchen. Ich möchte einige Menschen danken. Meinen Kunden für den Rekordumsatz von 4 Millionen. Der Kanzlei Kramke für die Beratung beim Börsengang. Der Jury für die Wahl zur Managerin des Jahres. Und natürlich ganz besonders meiner Mitarbeiterin Ilse, die mich erst auf die Idee gebracht hat, Werbung im Radio zu machen. Danke. Mit Radio erreichen Sie immer die Richtigen. Radio geht ins Ohr. Bleibt im Kopf. Es gibt ihn noch, den Ort, wo Männer noch Männer sein können. FKK Club Lanzenat. Erlebe Entspannung im luxuriösen Ambiente mit exklusivem Wellnessbereich. Und für den Höhepunkt des Tages erwarten dich bei uns täglich 20 Topgirls. FKK Club Lanzenat in Offenburg-Elgersweier, Industriestraße. Mehr Infos unter fkk-lanzenat.de. 28 sexy t'attendent tous les jours au Club Lancelot. Offenburg, zone industrielle Elgersweier. Sur Internet, Club Lancelot. All hits, all the time. Power Station. My Bella, I doubt that I can't come near.

Fischer fliegen durch den Käse, blanke Nese, Polonaise, lass die Sau mal richtig los, denn heute gibt's keine Pause. Deutsche Partyarzen machen Faxen und sind laut. Wir sind auf jeder Party und drehen Anlagen auf. Wir haben den Mob mitgebracht, wir toben mit in der Menge. Wir rasten richtig aus, wir schlagen voll über die Stränge. Die Frauen sind hier sehr freizügig, sie zeigen, was sie haben. Wir sind bekannt für wilde Partys und das schon seit vielen Jahren. Das haben wir. Wir brauchen Bass. Es geht, Alter. Doch ich weiß, was ich will. So, Nachtschwärmer. Und jetzt ist Zeit. Und jetzt. Hol tief Luft. Lass sie rauchen. Jetzt ist nämlich Zeit für unser Gewinnspiel. Telefongewinnspiel. Das ist ein superstarker Dancefloor-Mix aus den 90ern. Und das holen wir 5 Interpreten. 0781 504 33 11. Ruf mich an, Nachtschwärmer. macht einfach Spaß. Unser Gewinnspiel, Nachtschwärmer. Das sind die Knaller, die muss eigentlich jeder kennen. 0781 504 3311, ruf mich bitte an. Und ich grüße auch alle, die auf der Webcam mit zusehen. Vorlage. Die Songs kennt doch jeder. Ruft an, Nachtschwärmer. Und es gibt zu gewinnen entweder eine superstarke Mix-CD oder, da kann sich der Gewinner raussuchen, ein 20-Euro Einkaufsgutschein von Downtown in Aachen, Hauptstraße 76. Das ist eine Boutique, da kann man sich leider raussuchen. Leider, wenn es einer nötig hätte, dann wäre es mein Freund Erl, oder Erl? Hä? Danke! Bitte! Nachtschwärmer, lass die Leitungen glühen. Wir möchten hier einen Gewinner. Versprochen und ist mit mich in die Villa Rheinterrasse gegangen. Oh, das Essen war so lecker. Deutsche und französische Spezialitäten mit so viel Liebe zubereitet. Und das so verführerische Wein in die ehrliche Ambiente des Gewölbekellers. Oh la la, ich habe mich verliebt in die Villa Rheinterrasse in Kehl. Direkt an der Europabrücke. villa-rheinterrasse.de. Ob Arbeitnehmer oder Arbeitgeber, Haiber bringt zusammen, was zusammengehört. Mit unserer neuen Filiale in Offenburg, Hauptstraße 76, bieten wir Ihnen die gewohnt anspruchsvolle Betreuung. Ab sofort in zentraler Lage. Willkommen bei haiber-personal.de. Achtung, Wagen Nummer 12 biegt in die Boxengasse ein. Das Auto läuft klasse, das Fahrwerk ist fantastisch. Jetzt noch neue Räder drauf, los! Go! Bliss Autosport, Ihr kompetenter Partner in Sachen Individualtuning sowie Vertrauenswerkstatt für allgemeine Reparaturen und besten Service rund um Ihr Fahrzeug. Bliss Autosport in La Mietersheim, Breisgaustraße 15-2. Es gibt ihn noch, den Ort, wo Männer noch Männer sein können. FKK Club Lanzenat. Erlebe Entspannung im luxuriösen Ambiente mit exklusivem Wellnessbereich. Und für den Höhepunkt des Tages erwarten dich bei uns täglich 20 Top Girls. FKK Club Lanzenat in Offenburg-Elgersweier, Industriestraße. Mehr Infos unter fkk-lancelot.de. Wafis excites attendent tous les jours au Club Lancelot. Offenburg, zone industrielle Elgersweier. Sur Internet, clublancelot.de. Präsentieren Sie Ihr Unternehmen modern und flexibel mit dem Bus Medienservice. Professionelle Screenwerbung in den Bussen und Bahnen Südbadens. Bus Medienservice, Ihr Partner für digitale Verkehrsmittelwerbung, garantiert eine hochqualitative Präsentation und Full-Service aus einer Hand zu günstigen Konditionen. Spotproduktion inklusive. Informieren Sie sich unter www.bus-medien-service.de. Jetzt kommt gleich der richtige Kick. Gib Vollgas! What kind of man am I? Fancy, Flames of Love. Und ich bin, oh Wunder, in Konstanz gelandet. Stimmt das? Ja, genau. Grüß dich, Pit. Ein paar Sekunden Verzögerung, weil ich übers Netz zuhöre. Aha, Pit, wunderbar. Hast du jetzt 5 Interpreten für mich? Ich habe alle 19 erkannt. Oh, lass hören. Heat of the Night, Masterboy, German Spoon Ride in the Night, Max No More Love Message, Activate Safely, Mr. President Up in a Whale. Da bin ich bei einem Spezialisten. Super, super. Toll. Und bleib dran. Toll, danke fürs Mitmachen. Geht die Post ab. Yeah! Ja! Voll das Radio! Und es macht richtig viel Spaß. Paul, Paul. So damn ready for one night, maybe more. I like red strobe light, hot floors, dirty minds when you cross my way. I like just you and I, touch at first sight. And the world. Carrie Hilson, Nachtschwärmer, das ist Platz 2 auf Germany. Disco Dip! Platz 1 ist Lady Gaga, das bringen wir später. 21.57 Uhr. Hathaway lässt grüßen. What is love? Und ich grüße alle Nachtschwärmer im weiten Radioland. Und mich interessiert, wie letzte Woche schon, wo hört ihr zu? Bitte schreibt uns ein Mail, wo auch immer ihr zuhört. Und wie alt seid ihr zum Beispiel? Und wie hört ihr? Mit Freunden? Im Keller? Im Bett? Und vor allem, wie laut? Habt ihr den Power drauf, richtig? studio@hitradio-ohr.de. Das ist der heißeste Start ins Wochenende. Wir katapultieren dich in die Freitagnacht. Danach braucht ihr nur noch Ruhe. Action zwischen Himmel und Hölle. Der heißeste Start ins Wochenende. Pausenlos. Adrenalin pur. What the fuck do we need 74? My own greatest tunes I've been down. The best to contain, that's best to choose. When the people show me to the ground. Double to make it important, cause I'm probably up on the original. Reggae braucht der Mensch. Da haben wir uns einen Gewinner von unserem Internet-Gewinnspiel, das ist der Marc Mareni aus Bühl. Dankeschön fürs Mitmachen. Ja, jetzt haben wir das erste Mal die doofe Witze-Ecke. Kind sitzt in der Badewanne, Mutter kommt rein. Mama, wo ist denn der Waschlappen? Ach, der ist nur kurz runter, Zigaretten kaufen. Der Lachmuskelüberfall. Comedy zum Wegbrüllen. Dabei den ganzen Abend war ich tapfer, gebaggert und geschaut. Neben dir, du süße Braut. Wir reden über Filme, was dein Ex-Freund hat studiert. Ich schlaf schon fast im Stehen, nein, und du dort interessiert. Du sagst, du stehst auf Liebesfilme und auf Pferdesport. Ich denke, Jockey wär ich auch ganz gern, doch wenn's geht sofort. Lass uns schmutzig Liebe machen, alle diese wilden Sachen, die man nur aus Filmen kennt, die man nie beim Namen nennt. Lass uns schmutzig Liebe treiben, Körper aneinander reiben. Lass uns wie die Tiere tun, hier und jetzt und nun. Come on, baby. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. Hör gut zu, was ich dir sage. Zu mir oder zu dir, das ist hier die Frage. In der Hose ist der Teufel los und du kapierst es nicht. Ich schau dir in die Bluse, kleidest du in mein Gesicht. Ach, lass uns schmutzig Liebe machen, alle diese wilden Sachen, die man nur aus Filmen kennt, die man nie beim Namen nennt. Lass uns schmutzig Liebe treiben, Körper aneinander reiben. Lass uns wie die Tiere tun, hier und jetzt und nun. Komm, lass uns schmutzig Liebe machen, alle diese wilden Sachen, die man nur aus Filmen kennt, die man nie beim Namen nennt. Lass uns schmutzig Liebe treiben, Körper aneinander reiben. Lass uns wie die Tiere tun, hier und jetzt und nun. Come on, baby. La la la la. Kennen wir die Schröders? Super. Witzmäßig. Das ist der Partysong. Schlechthin. Aber Nachtschwärmer, jetzt kommt sie ja. Der absolute Hammer. Hier kommt die Nummer 1 auf Germany. Die explosive Minute. Out now. Roma, Roma, Roma, Gaga, ooh-la-la, what's your bad romance? Roma, Roma, Roma, Gaga, ooh-la-la, what's your bad romance? I want you ugly, I want your disease. I want you everything as long as it's free. I want your love. Love, love, love, I want your love. Hey. I want your drive. Freitagabend, 22.08 Uhr und hier geht's ganz stark ins Wochenende. Und ich hatte ja vorher aufgerufen, woher überall zugehört wird und da haben wir dann den totalen Überraschung. Köln, Steinbach, Spessart, Brenzbach, Elsass, Karlsruhe, Schildach, Mainz, Welschensteinbach, Haxfeld, Karlsruhe, Hamburg, Ettlingen, Aachen, Rheinstetten, Appenweier, Önsbach, Bühl, Rastatt, Mannheim, Kamenz in Sachsen, nur einfach bübsch. Und aus Spanien hat der Bernd Kiefer uns gemeldet. Der hört in Spanien zu, das ist ja der Wahnsinn. Gaggenau, Oberweier. Da kriege ich schon die nächste Liste. Weil am Rhein ist dran. Offenburg, Bürstadt, Mainz, Ebersheim. Hier kommt ein Knaller nach der anderen. Guten Tag, meine Damen und Herren. Grüezi miteinander. Besser, besser. Radio Ohr. Einfach mehr dran. Hey, einfach die absolut coole Party. Der absolute Wahnsinn. Hey, hey. Bei Red Radio. Jetzt geht die Party erst richtig los. Genau, und hier kommt die absolute Neuvorstellung. Das ist Aiken und David Guetta. Pick your shirt off. Here we go now. Pick your shirt off. Here we go now. Pick your shirt off. Here we go now. Pick your shirt off. She threw a shirt on the floor and threw a bra on the floor and threw a skirt on the floor and threw a draw. Oh, der David Guetta, der ist mal sowas von dick drin, ha? L, im Gegensatz zu dir, was meinst du? Niemand erträgt das, ohne zu schreien. Ja, ja. Und jetzt ist wieder Zeit. Achtung. Passt mal alle auf. Schluss mit Langeweile. Mach mit beim Gewinnspiel. Anrufen, gewinnen und los. Ja, jetzt kommt wieder das Internet-Gewinnspiel. Es ist wieder soweit. Zeit für Spaß und Spannung. Ein Gewinnspiel. Das ist wieder ein Mix. Das sind zwei Interpreten. Die möchte ich wissen per E-Mail. studio@hitradio-ohr.de. Und zu gewinnen gibt's eine super starke Mix-CD. Erkannt, dass die zwei Interpreten, wie die heißen da drin? Oder wie sehe ich das, Nachtschwärmer? Sie, nicht aufs Klo gehen. Oh, genügsamer. Jetzt kommt die Werbung. I want it all. Wenn's mal kracht, nur nicht die Nerven verlieren. Wir sind für Sie da. Lackierfachbetrieb Struzziner. Unfallinstandsetzung, Fahrzeuglackierung, Fahrzeugveredelung, Glasreparatur, Scheibenersatz und vieles mehr. Damit Ihr Crash nicht zur Katastrophe wird. Unfallservice rund ums Auto. Ihr X-Lackierfachbetrieb Ralf Struzziner im Gewerbegebiet Kippenheim. Fahren Sie mit Hitradio Ohr und der Deutschen Bahn zum Basler Morgenstreich. Erleben Sie das größte Pfeifkonzert der Welt mit dutzenden Trommel- und Piccolo-Flöten und den beeindruckenden Laternen in der vollständig verdunkelten Basler Innenstadt. Jetzt Tickets sichern und am 22. Februar für nur 28 Euro inklusive Hin- und Rückfahrt mit dem Hitradio Ohr Sonderzug die Eröffnung der Basler Fasend erleben. Buchung ab sofort und nur bei Hitradio Ohr unter 0781 504 3000. Übrigens, pro gebuchter Karte gibt es 50 Orbits aufs Konto. Genuss aus einer der schönsten Regionen Deutschlands hat einen Namen. Ortenau Select. Viele unvergessliche Premium-Veranstaltungen zu Wein und Lebensart. Besuchen Sie uns im Internet. www.ortenau-select.de. Gepflegte Mietwagen mit Service und Qualität finden Sie unter www.werle-autovermietung.de. Werle Autovermietung. Na, auch schon über 30 und jeden Abend schön brav zu Hause? Quatsch, denn es gibt ja die Originalbaden-Media Ü30-Feten mit den tollsten Livebands, Wahnsinnsstimmung, tollem Ambiente und Partymoderator Frank Dickerhoff. Alle Termine und Partybilder gibt es im Internet unter www.badenmedia.de. Mich so drauf, denn durch dich lebe ich völlig auf. Deine Show macht mich so ganz und daheim. Die ist cool dues know the score. If you wanna live some more, hurry, hurry, hurry. If you do not take the vow, you can eat the sacred cow. You'll get karma anyhow. Hurry, hurry, hurry. Bow down, mister. Hare Rama, Hare Krishna. Bow down, mister. We say Radisha. Right thing with your hands, lay down on the pleasing sands, whatever else your faith demands. Hare, hare, hare. From Bombay to Rajasthan, Nitai go, Radha Shyam, Hare Krishna, Hare Ram. Hare, hare, hare. Bow down, mister. Hare Rama, Hare Krishna. Bow down, mister. We say Radha Shyam. Bow down, mister. We say Radha Shyam. In the desert, Kashmir, people Kankan in their hair. At the westerners, they stare. Hare, hare, hare. Need a tea lock on your brow. Like a lotus flowers, time to check your karma now. Hare, hare, hare. Bow down, mister. Hare Rama, Hare Krishna. Bow down, mister. We say Radha Shyam. Bow down, mister. Hare Rama, Hare Krishna. Bow down, mister. We say Radha Shyam. Bow down, mister. We say Radha Shyam. Da geht's wieder zu hier, bei den Bandis. Dramen, Dramen ohne Ende. Es wird irgendwie spät. Ist es für dich nicht Zeit fürs Bett? Ich werde nicht schlafen gehen ohne dich. Wir sind seit 10 Jahren nicht mehr zusammen schlafen gegangen. Ehrlich? Ist dir dann auch aufgefallen, dass wir seit 10 Jahren keine Kinder mehr kriegen? Ein großes Vorteil. Was wichtig. Ein Lied geht um die Welt. Ein Lied, das euch gefällt. Unter anderem ein Mail bekommen. Wir sind 22 Leute gemischt und feiern die Musik im Hyperdrome in Oberachern. Sind alle zwischen 22 und 30 Jahre alt und wir hören, so laut es die Boxen hergeben. Das ist ja super. Und das ist das Stichwort. Da geben wir auch, grüßen wir auch alle Besucher des ehemaligen Charlie's Fun Factory in Aachen. Charlie 2000. Zeit haben wir letzten Freitag schon gebracht, aber da waren so viele Nachfragen. So ein bisschen hart, aber richtig knallhart für die Tanzfläche. Bei vollem Bass. So, Nachtschwimmer, jetzt ist Zeit! Hey Leute, macht die Leitung frei! Hey, jetzt gibt's was zu gewinnen! Powerplay. Genau, jetzt kommt nämlich unser Gewinnspiel. Ich bin jetzt langweilig. Ich will jetzt ein bisschen Spaß haben. Was ist hier eigentlich los? Schluss mit Langeweile. Mach mit beim Gewinnspiel. Anrufen, gewinnen und los. Und jetzt heißt Neue Deutsche Welle Spezial. Action. Es geht los. Macht frei, das geht voran. Space, ein Fallen auf Inseln, vergessen, macht frei, das geht voran. 23:33 Uhr. Hier läuft immer noch unser Gewinnspiel. Alles neue Deutsche Welle Geschichten. 0781 504 33 11. Ruf an, Nachtschwärmer. Es lohnt sich. Entweder eine Mix-CD oder ein Einkaufsgutschein von 20 Euro von Downtown Aachen. Dir dazu, Nachtschwärmer. Der absolute Wahnsinn. Und es geht weiter. Oh. 0781 504 33 11. Also wer jetzt noch keine 5 zusammen hat, Nachtschwärmer, der kriegt es nie zusammen, oder? Aber ich lege noch 2 zu. Ich will wissen, ruf mich an, Nachtschwärmer. Aber das macht ihr schon die ganze Zeit. Wunderbar, super. Check this out. I'm gonna take you to a place you've never been before. 3, 2, 1. Life is a race, just make sure you make a pit stop. Don't stop. gleich 22:44 Uhr. Hallo Nachtschwärmer, ich grüße alle, die noch zugeschaltet haben und alle, die noch dabei sind. Das ist meine zweite Sendung hier bei Hitradio Ohr. Übrigens, das Internet-Gewinnspiel hat vorher gewonnen der Thorsten Stricker aus Weil am Rhein. So, und ich habe jetzt einen Kandidaten in der Leitung. Wer war das wieder? Muss ich mal erstmal schauen. Ich habe ihn gefunden. Andreas Schwamberg aus Ettlingen. Spessart ist das, ja? Andreas, grüß dich. Jo, grüß dich, Charlie. Hast du 5 in der Bremen rausgehört? Jawohl. Da wollen wir mal hören. Das ist Falco, Spliff, Joachim Witt, Nina Hagen, Grauzone, Trio und Maikus. Wow, super. Das gibt eine Wix-CD für dich. Bleib dran, Andreas. Super stark, danke. Instandsetzung für alle Fabrikate. Günter Ruder, Offenburg 99 und 4x die 0. Ob von Karlsruhe über Baden-Baden, Aachen und Laar bis nach Freiburg. Ob von Straßburg über Offenburg, Gengenbach und Bad Petersdahl bis nach Schiltach. Radio Ohr ist Badens Lokalradio Nummer 1. Wir sind einfach näher dran. Montag bis Samstag alle 30 Minuten das Neueste aus der Region, damit Sie immer informiert sind. Interviews, Live-Berichterstattungen, Service, Ihre Meinung und natürlich einfach die beste Musik. Wir sind da, wo andere nie hinkommen.

23:54 Uhr. Hallo, Nachtschwärmer. Ich habe wieder ein paar Grüße hier vorzulesen. Es grüßt die Gruppe Hitradio Ohr von WKW. Wer kennt wen? Susanne Joos mit Grüppchen. Und dann haben wir da aus dem Schwäbischen ein Mail bekommen aus dem Kreis Rottweil, aus Bösingen. Andi Rohr, Andreas Rohr grüßt. Dankeschön. Ich finde den Remix hier so geil. Was gibt's Neues? Also heute habe ich denen bei der Arbeit gezeigt. Wie denn? Ich kämpfte, ich habe mich auf den Boden geworfen, ich habe geschrien wie ein Weib. Und schließlich habe ich gekriegt, was ich wollte. Leute, vor euch steht ein Mann, der $5 die Woche mehr kriegt. Was? Ehrlich? Super, Earl. Großer Beifall für meinen Freund Earl Bundy. Schon so lange auf den einen Moment. Ich bin auf der Suche nach 100%. Wann ist es endlich richtig? Wann macht es einen Sinn? Ich werde es erst wissen, wenn ich angekommen bin. Ich feiere. Ich weiß, da ist noch mehr. Es liegt noch so viel vor mir. Ich lauf noch hinterher. Bis jetzt fühle ich nur die Hälfte von allem, was geht. Ich muss noch weiter suchen, weil immer noch was fehlt. Alles stimmt. So soll es sein, so kann es sein. sicher, dass es sich lohnt. Ich bete jede Nacht, dass ich dich finde. Und du sagst, so soll es sein, so kann es bleiben. So hab ich es mir gewünscht. Ich und ich und Alex Christensen gemixt. So soll es sein, so kann es bleiben. Genau so ist es gut. Den kennen wir ja besonders, den Alex Christensen von Popstars unter anderem. Zusammen, weil endlich alles in mir ruht. Ich mache mich jetzt beliebt bei den Frauen, indem ich männerfeindliche Witze erzähle. Oder einen zumindest. Was ist der Unterschied zwischen einem Mann und einem Joghurt? Antwort: Der Joghurt hat Kultur. Na, was meint ihr dazu? Hinter den Bergen bei den sieben Zwergen liegt meine Prinzessin in tiefem Schlaf. Und wenn ich sie finde, dann küsse ich sie wach auf ihrem Land. Ja, das ist zu hart, ne? Ja, hinter den Bergen bei den sieben Zwergen liegt meine Prinzessin in tiefem Schlaf. Und wenn ich sie finde, dann werde ich sie fragen, ob ich mein Leben hier teilen darf. Bei Whisky, Wodka und Wein. Nach einer Frau, die mich glücklich macht. Und das nicht nur für eine Nacht. Ich habe wieder heiße Diskussionen mit meinem Freund R. Dem größten Damenschuhverkäufer aller Zeiten. Ey, freust du dich, dass du hier bei mir sein kannst, ha? Ich will nicht bei dir sein, ich will Spaß haben. Ah, aber dann geh weg hier, Erl. Hier hast du mal noch nichts dran verloren. Johnny, komm, jetzt reicht's, mach Platz. Ach, Erl, komm. Achtung, Nachtschwärmer. Hier ist Erl Bundy. Ein Schuhverkäufer übernimmt jetzt die Sendung. Bloß nicht. Kinder, jetzt geht die Post ab. Yeah! Und es macht richtig viel Spaß. Power, Power Play. Ich lieg gern im Gras und schau zum Himmel rauf. Schauen die ganzen Wolken nicht lustig aus. Und fliegt ein Flieger vorbei, dann wink ich zu ihm rauf. Und bist du auch noch dabei, dann bin ich super drauf. Bei der Hand, weil ich dich mag. Das Fliegerlied für Hochdeutsche. Die Bayern würden sagen für Preußen. Disco Dip. John, eigentlich ist dieser Mann ein Hip-Hopper, aber er steigt um gerade. Ganz neu. Weitere Mails, wo überall die Leute hier uns zuhören. Oberschopfheim, Stuttgart, Dornstetten, Oberaachen, Losburg bei Freudenstadt, Würzburg, Rottweil, Karlsruhe, Rindheim, aus der Schweiz, Rust, Diekenhoken, wenn ich bei Ansbach, Hilsenheim im Elsass, Bischweier, Bruchsal. Seid gegrüßt, Nachtschwärmer, vielen Dank. Und jetzt ist Zeit! Ich finde, es stinkt langweilig hier. Ich will jetzt ein bisschen Spaß haben. Was ist hier eigentlich los? Schluss mit Langeweile. Mach mit. Ein Gewinnspiel. Anrufen, gewinnen und los. Ja, ich bin schwer dafür. Action! Es geht los! Yeah! Es gibt Orte, da geht's nur ums Vergnügen. Schnell und präzise. Danach es heiß zur Sache. Heiß und heftig. Leidenschaft, die entspannt. Sind Sie bereit für ein kleines Spielchen? Er ist wahnsinnig. Das ist schlimm. Werden wir uns verspäten? Rechnen Sie mit dem Schlimmsten. Das Spiel beginnt! Das gibt jetzt unser Internet-Gewinnspiel. Das ist ein Mix, da sind zwei Interpreten drin. Wie heißen die? Gewinnspiel studio@hitradio-ohr.de. Eine ganz starke Mix-CD gibt's zu gewinnen. Also, loslegen. Zwei Interpreten werden gesucht. Jetzt kommt die Werbung! I want it all! Mit Hitradio Ohr die erfolgreichste ABBA-Show Europas erleben. ABBA Mania, die Gold Tour 2010, Waterloo. Dancing Queen. Konzert seit ABBA am 23. Januar in der Oberrheinhalle Offenburg. Karten in allen Geschäftsstellen der mittelbadischen Presse oder bequem per Telefon unter 0800 911 811 711. Gepflegte Mietwagen mit Service und Qualität finden Sie unter www.werle-autovermietung.de. Werle Autovermietung. Fahren Sie mit Hitradio Ohr und der Deutschen Bahn zum Basler Morgenstreich. Erleben Sie das größte Pfeifkonzert der Welt mit dutzenden Trommel- und Piccolo-Flöten und den beeindruckenden Laternen in der vollständig verdunkelten Basler Innenstadt. Jetzt Ticket sichern und am 22. Februar für nur 28 Euro inklusive Hin- und Rückfahrt mit dem Hitradio Ohr Sonderzug die Eröffnung der Basler Fasend erleben. Buchung ab sofort und nur bei Hitradio Ohr unter 07 781 504 3000. Übrigens, pro gebuchter Karte gibt es 50 Orbits aufs Konto. Wir machen Lust auf Schuhe. Jetzt rate mal, von wem ich die genialen Schuhe habe. Ist doch klar, von Mara Heckmann in Offenburg. Aber von wem habe ich die coole Jeans? Von Mara Heckmann. Und die Bluse, die Jacke, den Gürtel und die Tasche hast du auch von Mara Heckmann. Und woher weißt du das? Ganz einfach, mein neues Outfit ist auch von Mara Heckmann. Mara Heckmann. Schuhe und Mode mitten in Offenburg. Mara Heckmann. Alles außergewöhnlich. Die heimliche Lust auf Ekstase. Freitag bei Hit, Hit, Hit Radio. Oh, einfach näher dran. Welcome. fährt vorbei. Dann komm ich rein, die Luft hier brennt. Ich will tanzen, nur tanzen, lass mich endlich tanzen, voll ab geht's. Ich will mich nur noch drehen. Ich will tanzen, nur tanzen, lass mich endlich tanzen, voll ab geht's. Ich will mich nur noch drehen. Es wird jetzt Zeit, ich lauf zur Bar. Ein bisschen pushen muss schon sein. All den Leuten entlang. Ich hau mir ein Red Bull Wodka rein. Ich will tanzen, nur tanzen. Lass mich endlich tanzen, voll ab geht's. Ich will mich nur noch drehen. Ich will tanzen, nur tanzen. Lass mich endlich tanzen, voll ab geht's. Ich will mich nur noch drehen. Who let the dogs out? Nacht schon mal schön wieder David Guetta. Ohne Ende. Uhr. Hier geht's mächtig ins Wochenende, Nachtschwärmer. Und ganz mächtig geht's bei meinem Freund zu, dem Damenschuhverkäufer. Und jetzt wird's delikat. Ich möchte mit dir auf dem Küchentisch schlafen. Ich möchte auf dem Küchentisch frühstücken. Ehrlich, meines Ernst. Ich will Sex. Peg, wie lange sind wir verheiratet? 40, 50 Jahre? Und haben wir nicht zwei Kinder? Ja. Dann ist meine Arbeit getan. Genau. Du bist der Größte. Krieg ich den Vereinigten Bandi-Ruf? Jo. Ein paar rausgreifen, es kommen so viel an, das ist Wahnsinn. Und ich freue mich drüber, über jedes Mail. Hallo Charlie, ich bin Daniel hier fleißig zu grüßen an meine Freundin Nicole aus Offenburg. Den Kiefermix nicht vergessen. Grüß Mickey aus Rheinau, Freistädt. Und da haben wir ein Mail aus Hamburg. Ja, wie du siehst, wir sind umgezogen von Aachen nach Hamburg. Und hören hier mit. Viele Grüße, Nicole, André und Vanessa. So, jetzt muss ich wieder euch fordern, Nachtschwärmer. Jetzt kommt das nächste Gewinnspiel. Wow! Ihr wisst ja, wir suchen 5 Interpreten. Attention! The Bounce is back. Back. The Bounce is back. Lass krachen. Ist es schon soweit? 0781. Fünf null vier, drei drei eins eins. I'm Und wer vor ein paar Jahren noch Disco-Gänger war, der muss diese Songs alle kennen. Ruft an 0781 504 3311. Wer eine CD oder einen Gutschein von 20 Euro gewinnen will. Diesen Interpreten müsste normal auch keine Disco-Gänger kennen. Ja? 0781 504 3311. Ruf mich bitte an! Sturm an uns vorbei.

ist der Paul Kalk Brenner. Ganz ungern hier rein, weil das mal ein super Song, Paul Kalkbrenner. Ich bin aber jetzt gelandet, ach nee, in Mainz. Hallo, Mainz. Hallo. Hallo, Sascha, grüß dich. Sascha, lass mal fünf in der Breden rüberwachsen. Also, Aqua, Dieter Thomas Kuhn war kurz drin, Members of Mayday, Sash, DJ Quicksilver, Brooklyn Bound. Wow, Street, Wolfgang, ja, Spitzel. Super, danke dir. Das muss jetzt sein. Okay. Your hands on me and told me

Jetzt flackert ihr mit den Ohren. Damit habt ihr wohl nicht gerechnet. Ja! Hello, baby. Back to their hometown, Surfer City. Nacht durch. Hallo Nachtschwärmer. Together like the glue, you know the rules. Forever you will not believe it was clear. If I ever drew

Komm, Charlie, hau rein. Musikmarsch. Culture Candela Monster. Mich zu sich rüber, verdammt, ich tick aus. Digge, die Gedanken spielen verrückt, als ich hier näher komme. Bitte, bitte kannst du mir verraten, wo du herkommst. Doch sie lächelt mich nur an, denn sie will nicht spielen. Sexy, ich hab dich zum Fressen. So scharf wie Rasierkling, willst du mich zum Explodieren bringen? Fahr deine Krallen aus, kratz mir den Rücken auf, zeig mir doch mal deine Piercing. Ich füll ihr Shampoos Glas nochmal nach. Sie guckt mich an und lacht und sagt, ich sei der geilste Junge dieser Welt. Doch das wird nichts ändern, denn sie steht auf Männer. Monster. Mann, ist das schon geil, ha? Nachtschwärmer. Ich weiß, was ich will. Aber noch geiler ist die Resonanz. Ich krieg Mails ohne Ende. Also zum Beispiel Grüße von André an Bernd in Spanien und alle Nachtfalken. Dann geht's hier weiter. Wärst du bitte so lieb, ist mein Sohn Nico Kasper, 13 Jahre in Aachen, ganz lieb von mir grüßen. Liebe Grüße von seiner Mama Nicole André und die Schwester Vanessa aus Hummel Hummel Hamburg. Der Mike Wieber grüßt alle fleißigen Hitradio-Hörer aus Ottenheim. Es gibt Orte, da geht's nur ums Vergnügen. Schnell und präzise. Danach geht's heiß zur Sache. Heiß und heftig. Leidenschaft, die entspannt. Sind Sie bereit für ein kleines Spielchen? Ja, das kommt jetzt. Unser Gewinnspiel. Es ist schlimm. Werden wir uns verspäten? Rechnen Sie mit dem Schlimmsten. Das Spiel beginnt. Das ist unser Internetgewinnspiel. Wie heißt der Sänger? Also das Partnerlied, und ich möchte singen, ich möchte nicht singen, ich möchte hören, wer singt das? Wie heißt der Interpret? studio@hitradio-ohr.de. Eine ganz heiße Mix-CD gibt's zu gewinnen. Frisch auf mein Badenland. Na, da bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Guten Abend. Man hat mich gebeten, Sie zu warten. Die Gänsehaut vom Meister des Grauens persönlich. Der ultimative Horrortrip. Hier geht's knallehart ins Wochenende. Hallo, wir machen Volksmusik. Hallo, da machen alle mit. Very, very good. Okay. Ayo, that's a yo, that's a disco hit. Und jetzt nicht. Wacht's auf. Jetzt kommt die volkstümliche Hitparade. Männer, geboren um Liebe zu geben, verbotene Träume erleben, ohne Fragen an den Morgen. Wie ein Stich ins Herz traf mich dein Blick. Ich sah für mich, gab's kein Zurück. Und dein Wunsch flog mir entgegen, doch er machte mich verlegen. Ein Gefühl, das längst verloren schien. Original von Roland Kaiser und das hier ist Peter Wackel. Ohne Fragen an den Morgen. Und das ist doch der Titel, den jeder DJ haben sollte, oder? You are disagreeing. Die explosive Minute. Charlie 2000. Radio Ohr. Einfach näher. Ich kam in dein Geschäft und du warst da an der Bar. Mit einer schönen roten Rose im Haar standst du da. haben weiß. Hast du gesagt, dass du Carmen heißt? Zwei, drei Piccolo lügen dich. Du hast gesagt, dass du mich magst, dass du mich fragst. Wait. Gedacht, dass das so viel wissen. Gino Wild war die Auflösung. Und zwei Leute haben ausgesucht, die bekommen diese CD sogar zugeschickt. Und zwar der Danger Alexander aus Schackbach. Kann es sein? 77776 Postleitzahl. Und da haben wir den Nicole Hartmann aus Offenburg. Die bekommen die auch zugeschickt. Dankeschön fürs Mitmachen! Und jetzt kommt gleich das nächste Gewinnspiel, das ist ein bisschen heavy-mäßig. Und übrigens, Nachtschwärmer, da haben sich ja mehrere Leute jetzt vielleicht schon ausgeklingt und manche neue zugeschaltet. Bitte schreibt mir doch mal, woher ihr seid, wo ihr überall zuhört. studio@hitradio-ohr.de. Genau, das Spiel beginnt. Wir suchen wieder fünf Interpreten. Per Telefon. Eine Chance. Dann nix wie ran an unser Gewinnspiel. Hey! Uhr, unser Gewinnspiel. 0781, ruft mich an, Nachtschwärmer. 504 33 11. Oh, yes! Mal so ein richtiges Gewinnspiel für harte Kerle, ja? Heavy. Oh, wir haben noch jede Menge Mails bekommen von Ottenheim, Rastatt, Pfullendorf, Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern ist das. Und Singapur, das haben wir geprüft, das stimmt, aber dem ist der Server zusammengebrochen. Vom Bodensee, grüßt alle Nachfragen, das hatten wir schon. Willstedt, Dundenheim und Lahr. Mosaik Nachtschwärmer, ruft mich an. Guten Tag, meine Damen und Herren. Grüß Sie miteinander. Radio Ohr. Einfach näher dran. Die absolut coole Party. Der absolute Wahnsinn. Hey, hey. Bei Red Radio. Jetzt geht die Party erst richtig los. Tim Johnson, Mr. 305, Remix. Alex, Nicole, de los Pussycat Dolls. Mami, tú estás como el bistec a la plancha. ¿Tú sabes cómo? Jetzt gleich mal gespannt, was da rauskommt bei unserem Gewinnspiel. Bunny, was gibt's? Oh, jetzt kommt die Werbung. Jetzt habe ich Zeit, mich um euch zu kümmern. Ja, mach das mal. Mit Hitradio Ohr die erfolgreichste ABBA-Show Europas erleben. ABBA Mania, die Gold Tour 2010, Waterloo. Dancing Queen. Mamma Mia. Das beste ABBA-Konzert seit ABBA. Am 23. Januar in der Oberrheinhalle Offenburg. Karten in allen Geschäftsstellen der mittelbadischen Presse oder bequem per Telefon unter 0800 911 811 711. Subculture, das Magazin für Popkultur und Freizeitgestaltung. Dein Freund und Begleiter durch die Nacht. Events und Konzerte, Partypicks, Interviews, Lifestyle und jede Menge Musik. Subculture informiert. Das Magazin, monatlich und kostenlos an über 2500 Auslagestellen. Von Bielefeld bis Basel, von Frankfurt bis Freiburg und von Augsburg bis Koblenz. Oder täglich frisch im Internet unter subculture.de. Hitradio Ohr präsentiert 150 Jahre Narrenzunft Hasnach. Das Jubiläumsnarrentreffen am 23. und 24. Januar mit großem Narrensprung am Sonntag. Über 5000 Hästrägern, 46 Zünfte unter anderem aus der Schweiz, Bayern und Hessen. 150 Jahre Narrenzunft Hasnach. Mehr Info unter narrenzunft-haslach.de. Viel Spaß wünscht MiDAG, die Powerbatterie für Ihr Auto, damit Sie es beim Start in die fünfte Jahreszeit nicht kalt erwischt. Guten Abend. Man hat mich gebeten, Sie zu warten. Monster Party! Holen Sie sich die Gänsehaut vom Meister des Grauens persönlich. Der ultimative Horrortrip. das war ein Remix von Michael Jackson. Und ich bin jetzt gelandet beim Raphael Berin, ja? Hallo Raphael, grüß dich. Hausen am Andelsbach. Ja, Andelsbach. Genau. In der Nähe von Sigmaringen? Richtig. Ja, wunderbar, du bist ein echter Nachtschwärmer. Jetzt lass mal hören. Also ich hätte da Deep Purple, Queen, Run DMC, Rainbow, ZZ Top, Bon Jovi, Alice Cooper, John da Barham. Bin ich bei einem Spezialisten gelandet. Bravo, super, super stark, danke. Du hast eine Spitz-CD gewonnen. Ganz toll. All hits, all the time. Uhr 46. Hallo Nachtschwärmer. Jeden Freitag ist der liebe Schalle hier bei Hit Radio von 21 bis 1 Uhr. DJ Rockhound ist das. House Spezial. Und mein Freund Al, der legt sich auch langsam ab, oder Al? Keine Aktion mehr, oder? Aber Finger weg von meinem CD-Player. Boah, da wir von alten Dinger was haben. Es ist unglaublich. Kann irgendetwas diesen Wahnsinnigen stoppen? Was so harmlos beginnt, endet in Angst und Schrecken. Komm, Charlie, hau rein, Musikmarsch. Jetzt kommt der spezielle Türsteher-Song. Was ist denn los? FM Stereo, FM Stereo, FM Stereo. Hallo Charlie,

Clemens. Alte Videos von früher gibt es von Charlie 2000, auch von seinen früheren Radiosendungen und Hallenveranstaltungen. Den gibt es unter www.charlie2000.de. Your musical evolution has ended. We control the sound. We Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Say yeah! Take this out! I'm gonna take you to a place you've never been before. 3, 2, 1! Darf ich noch kurz die letzten Grüße vorlesen? Michael Köppel aus Köln via Internet. Super. Dann haben wir hier, ich finde es super und so weiter. Allerdings komme ich freitags deswegen nicht mehr früh ins Bett. Nadja aus Laa, hallo. Ich bin der Gerd aus Nagold. Als du bei deinem früheren Sender warst, wohnte ich noch in Altensteig. Vermisse Charlie 2000 und Rot. Nee, das gibt's noch, Charlie 2000 und Rot. Das kommt wieder, auch ins Württembergische. Zum Beispiel der nächste Termin mit Charlie 2000, Kabel Rodeck, 13.02. Fasching Samstag. Und jetzt schon vormerken, 10.04. Appenweier Schwarzwaldhalle. Und hier nächster Karlsruhe Oststadt, Michael. Das ist ein Cover von Brownie, Original Warlock, für immer. Vielen Dank, Nachtschwärmer. Ich wink mal kurz in die Kamera. Macht's gut die ganze Woche über. Das war die zweite Sendung von Charlie 2000. Nach 10 Jahren wieder. Hier bei Hit Radio Ohr. Verschwitzt, verschmitzt und schwer in Fahrt. Hey Meister, die sollen jetzt mal die Sau auslassen. Bau, bau, bau. Charlie 2000 in the mix on Radio Ohr. Im Studio Nils Paul.